Vorgestern treffe ich einen Freund, von dem ich lange nichts gehört. Er ist in meinem Alter und das hat mich verstört. Gesundes Leben, viel Sport und Alkohol fast keiner. Alles in Maßen, meine zu ihm, nur Schnaps aus dem Eimer. Irgendwie hat's dann doch bei mir Eindruck gemacht. Und ich gehe gleich zum Checkup, nächsten Morgen um 7:30. Wir nehmen ihn erstmal Blut zum Untersuchen ab. Doch ich sag, nee, ich komm lieber wieder, wenn ich mich eh geschnitten hab. Auch wenn das Ergebnis die Laune nicht grad hebt, den Einstich, den hab ich nur knapp überlebt. Das nie wieder war, was ich mir schwor. Gesund lebt man nicht länger, komm deinem nur länger vor. Ich trinke nur noch an den Tagen, die mit G enden. Dann wird sich mein Zustand bald zum Besseren wenden. Ich halte durch und bleibe hart, mache einen neuen Start. Ich trinke nur noch an den Tagen mit G und Mittwochs. Gestern treffe ich Klaus, den ich lange nicht gesehen. Oder hab ich's nur irgendwie geschafft, ihm aus dem Weg zu gehen? Mensch, bist du fett geworden, war der erste Kommentar dieses ausgemergelten Typen ohne Zähne, ohne Haar. Ich sag danke, mir auch. Und wie geht's deiner Frau und Kindern? Er lässt nicht locker. Kommst du immer so gut über den Winter? Jetzt reicht's, denk ich mir, und fasse neuen Mut. Sag, kommt die Glatze bei dir eigentlich schon vom Skorbut? Heute meine ich, dass es gar nicht schaden kann, ein paar Gramm zu verlieren, und so gehe ich es an. Mein Plan ist genial, und das sage ich ganz vermessen. Einfach zwischen den Zwischenmahlzeiten nichts mehr zu essen, oder? Ich esse nur noch an den Tagen, die mit G enden. Dann wird sich mein Zustand bald zum Besseren wenden. Ich halte durch und bleibe hart, mache einen neuen Start. Ich esse nur noch an den Tagen mit G und Mittwochs. An den Tagen, die mit G enden, dann wird sich mein Zustand bald zum Besseren wenden. Ich halte durch und bleibe hart, mache einen neuen Start. Ich trinke nur noch an den Tagen mit G und Mittwochs.